Die Familie ist das einzige sozialistische System, das funktioniert. Familien, also mehrere Menschen, die zusammenleben und zusammen das Leben planen, teilen alles. Familien teilen aber nicht alles in gleiche Teile, sondern jeder bekommt möglichst das, was er braucht. Es geht dabei nicht um Pflichtschuldigkeit, sondern um gegenseitige Unterstützung. Wenn etwa eines von drei Kindern einer Familie ein Auslandsjahr machen will, dann kann eine Familie sich gemeinsam entscheiden, im gleichen Jahr keinen Sommerurlaub zu machen. Wenn ein Kind gerade wächst, dann ist es mehr Nudeln als die anderen. Und weil in Familien ein kleiner Sozialismus innerhalb des großen kapitalistischen Ganzen stattfindet, müssen die Kinder von armen Menschen in unserem System ebenfalls arm sein. Die gesellschaftliche Ausrede dafür ist, dass die Arbeitslosen sich mit zusätzlichem Geld für ihre Kinder sowieso nur Alkohol kaufen würden, womit man die Verantwortung für das Leid der Kinder ganz auf die Eltern verschiebt. Man würde ja gern helfen, aber es geht einfach nicht bei diesen Leuten. Natürlich können auch reiche Menschen ihre Kinder vernachlässigen. Natürlich sind auch reiche Menschen Alkoholiker. Das Coronavirus und die Reaktion auf die damit einhergehende Lehre sollte zu Genüge gezeigt haben, dass Alkoholismus auf Arbeitslosigkeit folgt, nicht umgekehrt. Aber ein wohlhabender Alkoholiker wird niemals als finanziell verantwortungslos seinen Kindern gegenüber gelten. Von dem Geld, das er für Rotwein ausgibt, könnte er seinen Kindern ja ein Pferd kaufen. Und in der Zeit, in der er trinkt, könnte er ihnen vorlesen. Dass er es nicht tut, stört aber niemanden. Seine Sucht ist allen recht egal, denn er macht sich nicht verdächtig, faul zu sein.